Kundgabe 5388. Empfangen durch Bertha Dudde am 9.05.1952. Umgestaltungswerk der Erde soll Ordnung herstellen. Meine Schöpfungen auf dieser Erde erfüllen nicht mehr ihren Zweck, weil Menschenwille oft unberechtigt eingreift und zerstört, bevor das darin sich bergende Geistige ausgereift ist. Ebenso ist der Mensch sich selbst seiner Erdenaufgabe nicht mehr bewusst und er missbraucht seine Außenform, die nur der Seele zum Ausreifen dienen soll. Er missbraucht sie zu anderen Zwecken. Seine Lebenskraft nützet er zumeist in verkehrter Richtung. Er häufet Materie an und verdickt die Hülle um seine Seele, statt werktätige Nächstenliebe zu üben. Er hindert auch in seiner Unkenntnis das Geistige an dienender Tätigkeit, das sich noch in der Materie birgt. Er greift überall störend in den Entwicklungsprozess ein, weil er durch seinen Lebenswandel völlig blind im Geist und weder um seine eigene Aufgabe noch um die Aufgabe aller meiner Schöpfungswerke weiß. Es ist ein Chaos in der Entwicklung eingetreten. Das Ausreifen des Geistigen ist nur mangelhaft. Es ist keine Ordnung mehr, die meinem Willen und meinem ewigen Gesetz entspricht. Es ist ein Zustand geistiger Verwirrung überall dort, wo Menschen wohnen, die nicht mehr mit mir verbunden sind, durch die Liebe. Ein solcher Zustand führt zu völligem Verfall, zum Rückgang des Geistigen, das den Muss-Zustand schon überwunden hat. Was sich aber außerhalb meiner ewigen Ordnung bewegt, tut den Willen meines Gegners, der selbst nicht zerstörend eingreifen kann, der auch das Geistige im Muss-Zustand nicht beeinflussen kann und sich darum des Menschen, des Geistigen im freien Willen bedient, um seine Absicht auszuführen, das Geistige in der Aufwärtsentwicklung zu hindern. Und darum muss ich selbst ihm entgegentreten, um die ewige Ordnung wiederherzustellen. Ich muss ihm entwinden, was er schon zu besitzen glaubt und was ihm auch schon allzu willig ist. Ich muss zuerst das Menschengeschlecht befreien von seinem ungünstigen Einfluss, indem ich eine Scheidung vollziehe, indem ich die ihre Erdenaufgabe erfüllenden Menschen zu mir hole vorerst und auch die anderen seinem Einfluss entziehe, durch Neubannung in der Materie, in die mein Gegner nun lange Zeit nicht mehr einwirken kann. Und ich muss die Schöpfungswerke erneuern. Ich muss dem in der Aufwärtsentwicklung stehenden Geistigen im Muss-Zustand wieder die Möglichkeit geben, ungehindert durch zerstörende Menschenhände ihre Entwicklung vollziehen zu können, betreut von dem Menschengeschlecht, das durch harte Prüfungen mir seine Liebe und Treue bewiesen hat und keinen ungünstigen Einfluss ausübt auf die Schöpfungswerke, die ich ihm zur Betreuung übergebe. Es wird die Ordnung wiederhergestellt sein, so wie das Umgestaltungswerk an dieser Erde vollzogen ist. Es wird die Aufwärtsentwicklung wieder ihren ungestörten Fortgang nehmen, solange mein Gegner gebunden ist, solange die festeste Materie das Geistige birgt, das einen mir gänzlich entgegengerichteten Willen in sich trägt. Und es wird wieder Frieden sein auf dieser Erde. Und ich selbst werde weilen können mitten unter den Menschen, die mich lieben. Amen.